Ich hab fast nie Geld, doch bin 12 Stunden arbeiten von meinem letzten Geld. Lass ich mir die Haare schneiden, danach mach ich mit meinen Brüdern raus, mein Magen leer. Für das Gras muss halt meist der letzte Zehner her. Tabakmangelware, so wie Essen ist bei mir. Mach mein Kühlschrank auf, nur Whisky und ein Bier. Meine Leber wird's mir danken, das Leben ist nicht leicht. Stress mit der Ex und die Erinnerung bleibt. Drogen und Gewalt, weil das Geld besorgen heißt. Und die Bullen kommen an, drücken uns an die Wand. Du bist gefickt von dem Scheiß, dein Kopf ist am Zerbrechen. Weil ich damals kein Streber war, muss ich Säcke schleppen. Egal ob Pop Gewinn im Lotto oder Geld mit Rap verdien. Ich habe es verdient, dieser Scheiße zu entfliehen. Doch mein Geld wird knapp, ich fahre nur Gebrauchtwagen. Doch der Benz AMG in weiß bleibt mein Traumwagen. Das Ticket aus dem Dreck, das Ticket hier weg. Ich will nach oben, hier raus und dann weg. Nie mehr Geld, Not, Hunger, Durst oder Tabak weg. Ich hoffe, ich zieh das los, das Ticket aus dem Dreck. Das Ticket aus dem Dreck, das Ticket hier weg. Ich will nach oben, hier raus und dann weg. Nie mehr Geld, Not, Hunger, Durst oder Tabak weg. Und ich hoffe, ich zieh das los, das Ticket aus dem Dreck. Nur die Stimme auf dem Beat gib mir den Seelenfrieden und hat den Stab, die Wunden meines Herzens zu schließen. Mein Leben war nur Dreck und meine Eltern waren nicht reich. Denn auch mein Vater weiß, was schwere Arbeit heißt. Das Ticket hier weg steht ganz oben auf dem Wunschzettel, weil wir den Scheiß nicht mehr verkraften. Geboren in einem Block, doch nicht sterben in einem Block. Denn davor hole ich mir das Ticket aus dem Dreck. Nie mehr Geld sparen, anlegen, wenn man fast kein Essen hat. Hörst du Wichser oder nur denn jeden zweiten Satz? Steh nachts 2:30 auf, um dann wieder einzurauchen. Denn dieser abgefuckte Scheißstoff lässt uns fliegen. Das Leben macht mich hart, was will der Spaß meiner Ex? Wer schlägt härter? Der Dörfler oder ich? Rap baut mich auf, dreh den Shit laut auf. Und den Takt der Musik kann, kannst du ein rauchen. Das Ticket aus dem Dreck. Das Ticket aus dem Dreck.